faster to forget to switch on the light. A patron saint in bed, but nothing without her clothes. In the dark she said something, I suppose. Oh, I am alive. Trouble with Templeton hörten wir, Projekt von den jungen Singer-Songwriter Thomas Kelder. Der kommt aus Brisbane, aus Australien und hat hier mit Rookie eine wundervolle Platte aufgenommen, von der wir den Track I Recorded You gerade eben hörten. Ihr hört den Sunday Service. Ich habe noch Musik für euch von den Howling Bells. The Phantom Band sind dabei, dann die Paper Cuts. Außerdem Musik von Taylor McFerrin. Ich wollte auch noch Ray LaMontagne eigentlich dabei haben, habe aber die Platte zu Hause auf dem Schallplattenspieler liegen lassen. Muss ich dann nächste Woche mitbringen und von euch der was vorspielen. Hier geht's aber erstmal weiter mit Musik aus Tschechien mit Never Soll. Fade out. full of, I tried. For the first, my heart died, and I may not clearly see to my face to sunlight. Both in the past we hide, wanna stay for long inside the loving that we had. When all was strong, when all was just fun, we died. When all was strong, when all was just fun, we died. We still may be in the inside, bound together. Maybe we'll find the right time to forgive. With honesty, I'm ready for life or without you. But sometimes when tears go by, my thoughts rewind. When all was strong, when all was just fun, we died. When all was strong, when all was just fun, we died in time. When all was strong, when all was just fun, we died. Das war Never Sol. Hinter diesem Projekt verbirgt sich die Sängerin und Komponistin Sarah Vondroskova. Die kommt aus Prag, hat dort am Konservatorium 8 Jahre lang Musik studiert und jetzt gerade eben mit Under Quiet ihr Debütalbum veröffentlicht. Darauf wird ihr Gesang zum größten Teil vom Klavier begleitet. Bei dem Track gerade eben Run with the Wolves darf dann auch mal die Gitarre mit dabei sein. Nick Mulvey ist ein Künstler aus England, der früher mal bei einer Band mitgespielt hat, die mir zumindest nichts sagt. Portico Quartet hießen die. Und jetzt hat er sein Debütalbum veröffentlicht, First Mind betitelt. Passt ja ganz gut, ne? Fürs erste Album First Mind. Die Musik ganz gemächlich und wenn man die Platte ein paar Mal gehört hat, dann kann man das auch ganz gut finden. Beim ersten Mal denkt man so, naja, bisschen zu schmalzig vielleicht. Aber hier kommt Nick Mulvey mit seinem Fever to the Form. Where the musical madness, we live by one of the two, by one of the two. So go on, fill your heart up with gladness. Not a moment too soon, not a moment too soon. We should be rational. Choose a child to ignore, this I've never been sure. So I will follow the feeling and sing fever to the form, all of my fever to the form. Thing you're afraid, afraid of, that keeps you clean but unclean, clean but unclean, is the dirt that you're made, made of, and that's nothing to fear, No, it's nothing, my dear. But how do I know what you're thinking? Maybe I thought it before. Maybe that's why I'm at your window. Singing fever to the phone. Das war Nick Mulvey und sein Track Fever to the Form, das Album First Mind. Auf jeden Fall eine ziemlich runde Geschichte, ein bisschen Akustikgitarre und auf jeden Fall auch ein Tick Pathos dabei bei diesen Songs. Könnt ihr euch an Bobby McFerrin erinnern? Der hatte mal so ein Welthit, das war 88, Don't Worry, Be Happy. Da wurde es ein bisschen gepfiffen im Song und die Melodie hatte man mindestens 5 Jahre lang im Kopf. Ich habe irgendwann diesen Track wirklich richtig gehasst, weil auch im Radio rauf und runter lief. Warum erzähle ich das? Bobby McFerrins ältester Spross ist Taylor McFerrin und der veröffentlicht diese Woche sein Debütalbum. Ihr müsst jetzt keine Angst haben, dass der Musik macht im Stile seines Vaters, denn das Album wird bei Brainfeeder veröffentlicht, die ja wirklich ziemlich gute, qualitativ gute Platten veröffentlichen und ja, die Platte auch. Early Riser, eine schöne Mischung aus Elektronik, ein bisschen Pop, ganz viel Jazzgeschichten dabei. Wir hören mal rein in den Track The Antidote. Reaching dancing. The Antidote, ein Track von Taylor McFerrin. An den Vocals wurde er unterstützt hier von einer amerikanischen Sängerin namens Nye Palm. Noch nie gehört vorher, aber auf jeden Fall eine Stimme, die man sich merken sollte. Ansonsten hier als Gäste auch sein Vater dabei, Bobby McFerrin, bei einem Track, dem jazzigsten auf der Platte. Und Künstler wie Thundercat zum Beispiel. Und auch beim nächsten Song, Place in My Heart, sind Riot mit dabei an den Vocals. Hier kommt nochmal Taylor McFerrin. Keep on stopping. Das waren also nochmal hier Taylor McFerrin, größter, ältester Sohn von Bobby McFerrin, wohnt in New York und hat hier mit Early Riser eine wirklich wundervolle, abwechslungsreiche Platte veröffentlicht. Track eben gerade hieß, Place in My Heart von Taylor McFerrin. Und die nächste Band, die Howling Bells, wurden gegründet in Sydney und bestehen eigentlich von den Wurzeln hier aus Juanita Stein, Sängerin und Frontfrau, und wird begleitet von unter anderem ihren Bruder Joel an der Gitarre und noch zwei weiteren Mitgliedern. Inzwischen ist die Band in London und in Berlin zu Hause, haben dort ihre Zelte aufgeschlagen und um das Verwirrspiel mit den ganzen Städten komplett zu machen, der erste Track auf ihrem neuesten Album Hot Strings hat auch einen Städte Namen als Titel, nämlich Paris. Die Howling Bells mit ihrem Track Paris. Die Band auch schon seit inzwischen 10 Jahren unterwegs und die Stimme von der Frontfrau hier auf jeden Fall ziemlich einnehmend bei all diesen Tracks, die man darauf hören kann. Und die Gitarren eigentlich so ganz klassisch indie-rockig, ein bisschen zu fett produziert das Ganze. Die Regler ganz nach oben geschoben im Studio. Eine etwas vielleicht weniger satte Produktion hätte den Song sicherlich gut getan. Trotzdem kann man da mal reinhören. Hier noch ein weiterer Track, sehr, sehr kurz nur. Gerade mal eine Minute und 50 Sekunden. Possessed vom neuesten Album Heartstrings von den Howling Bells. Now Tja, wenn ihr genau hingehört habt vorher bei der Moderation, dann dürften euch zwei Dinge merkwürdig aufgefallen sein. Zum einen war der Track gerade eben nicht 1 Minute 50, sondern dann doch fast 4 Minuten. Und zum anderen habe ich gesagt, ja, dass bei den Howling Bells eine Dame sehr prägnant mit ihrer Stimme ist. Gerade eben hat so ein Typ gesungen. Das Rätsels Lösung ist, ich habe den falschen Regler hier hochgezogen und damit einen ganz anderen Track gestartet, als ich eigentlich wollte. Das kommt natürlich vor, wenn man eine Sendung live macht und nicht 110%ig sich konzentriert. Aber das macht ja auch den Charme so einer Sendung aus, nicht wahr? Also die Howling Bells holen wir nochmal nächste Woche irgendwann nach mit dem Track, den ich eigentlich spielen wollte. Auf den haben wir mal übersprungen, das gerade eben war Cherry Ghost. Mit dem Track The World Could Turn, das Ganze von einer Platte, die da heißt Hurt Runners, erschien auch schon vor gut einem Monat. Und weiter geht's hier beim Sunday Service mit den Kaiser Chiefs. Ihr neuestes Album Education, Education, Education and War kam ja auch schon vor einigen Wochen raus und wurde bisher noch nicht so richtig viel gespielt von mir. Deshalb einen kleinen Nachschlag mit dem Track Ruffins on Parade, die Kaiser Chiefs. Spend more than we made. Kennt ihr das, wenn ihr euch an der scharfen Kante eines Blattes Papier in den Finger schneidet? Das kann ziemlich wehtun und echt richtig doll bluten. Paper Cuts, das ist sozusagen der Begriff dafür. Und Paper Cuts nennt sich auch eine Band aus San Francisco, die mit Live Among the Savages diese Woche eine wundervolle Platte veröffentlicht und die hier Album der Woche sein soll beim Sunday Service. Paper Cuts ist das Projekt von einem gewissen Robert Quiver, der kommt aus San Francisco, macht als Paper Cuts seit dem Jahre 2000 Musik, hat schon diverse Platten veröffentlicht, viele waren es nicht, 3-4 Stück bisher, glaube ich. Und er hat, glaube ich, wechselndes Personal um sich herum, wechselnde Mitstreiter, er ist auch die einzige Konstante in diesem Fall und hat wirklich eine wundervolle Platte veröffentlicht. Eben war hier der Track zu hören mit dem Titel Knocking at the Door, ist ziemlich schlecht geschrieben hier auf diesem Cover. Und der nächste hinterher, New Body von den Paper Cuts. Thank you. Das war der Track New Body von Paper Cuts von ihrem inzwischen schon sechsten Album Live Among the Savages. So viel waren es doch schon. Und als Robert Quiver, Kopf dieser Band, anfing Musik zu machen 2000, war das noch auf dem Vierspur-Rekorder und klang eher so nach Lo-Fi-Pop. Inzwischen hat er ein richtiges eigenes Studio und hat auch diverse Leute produziert. Der erste, das war Cass McCombs, also schon ein ziemlich großer Name. Das war 2002. Inzwischen hat er relativ viele Leute bei sich im Studio gehabt. Natürlich viele aus dieser ganzen San Francisco, sag ich mal, Pop-Ecke, wie Tyver zum Beispiel, Casiotone for the Painfully Alone, Beach House, die mich auch ein bisschen vom Sound her an das, was hier Paper Cuts auf dem neuesten Album erinnern, machen. Port O'Brien waren dabei, diverse andere Bands, die man vielleicht nicht unbedingt kennt. Und die Platte hier, Live Among the Savages von Paper Cuts, ist hier Platte der Woche beim Sunday Service. Wie hier nochmal rein, den Titeltrack. Paper Cuts mit dem Titeltrack des neuen Albums Live Among the Savages. Schönster Dream Pop, gut durchkomponiert und auf jeden Fall nicht überproduziert, das Ganze hier, Album der Woche beim Sunday Service. Schöne Platte, muss man sich ein bisschen reinhören auch, aber dann wirklich mit schönen Pop-Melodien, die natürlich schon irgendwie seicht sind auf eine gewisse Art und Weise. Und ja, aber für die Liebhaber der Popmusik wahrscheinlich genau das Richtige sind. Hier geht's weiter mit Tune Yards, mit dem Track Sync O vom neuesten, vom letzten Album Nicky Neck. Discomfort with us before killing. Peace and love. Das waren Tune Yards, Sync O, der Track vom neuesten Album Nicky Neck. Tune Yards, die Band um Meryl Garbus, habe ich gerade live sehen dürfen hier in Hamburg. Und ich muss wirklich sagen, verrücktes Konzert, verrückte Band, alle irgendwie vom Outfit her total strange, bunt angezogen, ganz viel Glitzy überall hier und da und da. Ja, großartiges Konzert. Ich fand die Songauswahl nicht so toll. Also sie hat irgendwie mit ihren drei Alben richtig, richtig viele gute Songs dabei und sie hat dann vielleicht doch zu viel vom neuesten Album gespielt, was nicht schlecht ist, aber die anderen waren natürlich irgendwie auch nicht von Hand zu weisen und da hätte ich mir vielleicht doch so eine Best-of-Geschichte gewünscht, aber trotzdem auf jeden Fall sehenswert, wenn ihr die Chance habt, Tune Yards mal zu sehen. Man hat wirklich einen offenen Mund dabei und kommt aus dem Staunen nicht mehr raus. Der Sunday Service sagt Tschüss für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von The Phantom Band. Die kommen aus Glasgow, sind zu sechs, glaube ich, inzwischen unterwegs und dürften, weiß ich gar nicht, ihre dritte Platte jetzt veröffentlicht haben. Strange Friend heißt die. Darauf gibt es ganz erdige Gitarrenmusik zu hören. Mal lauter, mal leiser, mal kürzer, mal länger. Ich würde nicht sagen, die kleinen Brüder von Mogwai, dafür sind sie dann doch zu songorientiert, aber so in die Richtung geht es dann vielleicht schon, vielleicht wenn man an die frühen Mogwai denkt. Von The Phantom Band kommt hier der Track mit dem Titel Clapshot und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Surface is